2. So, jetzt noch schnell die Jacke anziehen. Ups, wie sehen denn meine Haare aus? Ach du meine Güte, wie schrecklich. Shampoo, Duschgel. Natürlich habe ich mal wieder keinen Kamm dabei. Hoffentlich treffe ich Anna jetzt nicht. Oh nein. Hallo, Anna. Hallo, Michael.